Deutschlandradio Kultur Hörspiel. Willkommen zum Hörspiel. Der Schriftsteller Jan Böttcher, geboren 1973 in Lüneburg, erzählt in seinem Roman Nachglühen die Geschichte zweier Jugendfreunde, die sich nach dem Mauerfall aus den Augen verloren haben. Als sie sich im Dorf an der Elbe, das früher zum DDR-Sperrgebiet gehörte, wieder begegnen, beginnen die Konflikte. Alte Wunden reißen auf. Jan Böttcher wurde für Nachglühen im Rahmen des Ingeborg-Bachmann-Wettbewerbs 2007 mit dem Ernst-Wilner-Preis ausgezeichnet. Sie selbst sind es, die das Ende zum Anfang machen. Sobald man im Morgengrauen die eigene Hand vor Augen sehen kann, kommen sie auf dem Deich zusammen und greifen sich die über Nacht liegen gelassenen Bolzenschneider. Das sind die Väter, bilden noch einmal ein Komitee, einen Stoßtrupp, der sich mit getaner Arbeit langsam von der rechten Ortshälfte nach links schiebt. Da ist die Elbe. Mit jeder Streckmetallplatte, die sie zwischen den Betonsäulen herausreißen, wird die Sicht frei auf den Fluss. Und da knattert der Roller ins Bild. Jo fährt mit der Schwalbe scharf am Zaun entlang. Das heißt, Arne Hinrichs fährt, während Jo Brüggemann auf dem hinteren Teil des Sitzes steht, sich an Arnes linker Schulter festhält und mit der anderen Hand die Fahne wehen lässt. Die Fahne mit dem großen Loch in der Mitte. Nachglühen. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Jan Böttcher. Jo springt tatsächlich hinunter zur Elbe, obwohl es abgemacht ist, eben das nicht zu tun. Alle kennen die dumpfen Pufflaute der Minen, wenn sie im Winter unter der Last des Schnees hochgehen. Hans Brüggemann setzt seinem Sohn augenblicklich nach. Alle anderen oben auf dem Deich halten den Atem an. Er läuft am Fluss entlang und wird doch immer kleiner da unten auf der planen Fläche der Elbauen, auf diesem absurd leeren Streifen einer schwarzen, schlammigen Wüste, auf der keine knorrigen Weiden mit einem halben Meter Durchmesser wachsen, keine hohen Sträucher, keine Jungbirken, wo die Buhnen sich noch nicht zu kleinen Sandstränden zusammenfinden. Alles, was Jahre später wirken wird, als sei es immer so gewesen, üppig grün, mit einer Basthütte für die Kinder zwischen den Weidenzweigen, liegt damals plan und leer. Und Jo Brüggemann zieht die Lederjacke im Laufen aus. Brüggemann Senior ringt nach Luft, stapft aber dabei ins flache Wasser, zieht seinen Sohn an Land. Als Jo aufrecht steht, fängt er links und rechts eine ein, steht tropfnass und zitternd und hört sich eine Strafpredigt an, deren Worte nicht hinaufreichen bis auf den Deich. Der Vater geht nun voran, geht in Zeitlupe jenen Weg, den sie eben in anderer Richtung gelaufen sind, zurück. Er hebt die Lederjacke seines Sohnes auf, klemmt sie sich unter den Arm, während Jo ihm frierend folgt, den Blick auf den Boden geheftet. Wie kann man hier bloß fehlen? Jo denkt an Jens. Der könnte jederzeit auftauchen, denkt er. Alles ist jetzt möglich. Fischen, schwimmen, im Winter Schlittschuh laufen, noch vor ein paar Tagen undenkbar. Die Fluchtgefahr sei hier eben höher gewesen als irgendwo sonst. Im Laufe der Tage verschwindet der Zaun Stück für Stück. Abends, wenn das Licht auf dem Fluss liegt, nehmen alle ihre Flaschen und Tassen von den Höfen mit auf den Deich. Ein kleiner, heller Streifen über dem Westufer reicht aus. Menschen weinen, auch die Kirche ersetzt der Deich. In dem Fotoalbum, das später im Gasthaus bei Lewins ausliegt, heißt es neben einem Bild: Die Sonne bringt es an den Tag. »22:35 Uhr, die letzte Überfahrt. Für Oktober stand der Fluss recht hoch, Wind riffelte das Wasser auf. 17 Jahre waren jetzt vorüber und noch immer keine Brücke von West nach Ost. Nur 5 Minuten später machte die Fähre fest und es kam Jo wieder vor, als sei die Eisenrampe am Ostufer deutlich steiler als jene, über die er in Altbrake auf die Fähre gerollt war. Ein leichter Anstieg bis zum Deich, dahinter war die Fahrbahn markiert, die Landstraße begann. Seine Heimat war platt, aber kurvig. Reflektierende Warnschilder. Die Dunkelheit war eine einzige Demütigung, als müsse er hier heimlich ankommen und unerkannt bleiben. Endlich gab sich die kurvige Straße auf, gab sich der Apfelallee hin, wurde erstmals für viele 100 Meter zur Geraden und dann leuchtete das Schild auf. Knallgelb. Stolpau, 1 Kilometer. Weißt du noch, wie wir die Elbe sichtbar gemacht haben? Fritz lag im Obergeschoss und atmete flach. Er war jetzt wieder etwas mehr sein Großvater als im Sommer. Da hatte sich der Alte zu einer dicken, wächsernden Puppe aufgebläht. In Armen und Beinen hatte sich Wasser abgelagert. Das Herz war immer schwächer geworden. Allzeit bereit, das wurde man auch niemals los. Was sollte er hier? Seit 12 Jahren hielt er Händchen, machte Wickel, redete vor sich hin. Seit 12 Jahren zeigte der alte Mann die Wirkung der Handgriffe und Worte beinahe ausschließlich dadurch, dass er überlebte. Jo, wisch doch die Schrift mal wieder aus. Dir geht's wohl zu gut. Wo kommen denn hier plötzlich ganze Sätze her? Gute Nacht, Opa. 11:15 war für Hans Brüggemann spät. Aber er saß aufrecht in seinem Lehnsessel, als wollte er sich einem Gespräch stellen. Wie geht's ihm denn? Wie immer. Aber er hat noch die gebimmelt, Jo. Ich weiß. Heute Morgen hat er noch normal mit mir geredet. Heute Abend durfte ich ihn nicht mal mehr zudecken. Du denkst, ich kümmere mich nicht um ihn. Unsinn. Lange schwiegen sie sich an. Der Blick des Vaters ruhte auf dem Sohn. Dessen Blick ging in die rechte Zimmerecke, dorthin, wo der Holzstab aus der Decke kam, an dem eine Glocke befestigt war. Fritz konnte sie vom Bett aus zum Klingen bringen. Oft genug empfing Hans Brüggemann am Abend hier unten sein Signal und sendete ein anderes nach Hamburg an seinen Sohn. Gehst du eigentlich wieder in den Deichkrug? Der hört doch dicht. Wenn er wieder aufmacht, meine ich. Hans zog die Schultern hoch. Was macht die Polizei? Sie funkt. Wir sehen uns zum Frühstück, ne? Ja. Jo rieb sich die Augen mit den Zeigefingern und konnte das Bild schon nicht mehr loswerden. Wie sich Fritz sonntags nach der Tierfütterung ein Ledertuch genommen hatte und auf die Leiter gestiegen war, um die geschnitzte Hausschrift zu reinigen, jeden einzelnen gelb gestrichenen Buchstaben auf den 3 dunklen Balken, die das Fachwerk seit 1886 über dem Parterre umrahmten und hielten. Wer nur den lieben Gott lässt walten und hoffet auf ihn alle Zeit, den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit. Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut, der hat auf keinen Sand gebaut. Jo stand unten und wurde geschickt, den dreckigen Lappen auszuwaschen. Neben ihm wartete der Abschnittsbevollmächtigte auf die Leiter, die gab es im Sperrgebiet nur geliehen. Die Hausschrift der Brüggemanns war die erste Strophe eines alten Kirchenliedes, das die Bewohner Stolpaus und der umliegenden Dörfer noch heute sangen. Kein Text sprach den Christen am Fluss mehr aus dem Herzen, denn natürlich ließ Gott die Sterblichen genau hinterm Deich seit Jahrhunderten auf nichts anderem als auf Sand bauen. Sand allerdings, aus dem er wunderbar fruchtbaren Boden geschaffen hatte. Die Elbauen waren ein Geschenk. Und solange Fritz aufstehen konnte, war er nicht nur sonntags, sondern täglich hinübergegangen in die Kirche, um im Gebet zu bekennen, dass außer Gottes Herrschaft keine, auch die der dollsten Einheitspartei nicht, ihn vor Feuer, Blitz und Flut bewahren könne. Jo schloss die Augen. Einschlafen, das konnte er gerade mal vergessen. Das hatte hier noch nie geklappt, wenn er es sich vornahm. Er sah sich mit dem Auto durch die Dunkelheit fahren, Kurve um Kurve. Studieren wäre es gewesen, aber dafür war ja nach 90 nie genug Geld da. Schwer unterfordert hatte er in einem Halbleiterwerk in Erfurt gearbeitet, bis ihm Hans zur Karriere bei der Polizei geraten hatte. Mehr als das. Der Vater hatte so lange auf ihn eingeredet, bis er den Schmeicheleien nichts mehr entgegensetzen konnte. Jo hatte die Ausbildung bei der Hamburger Polizei mit Bravour absolviert. Ein guter Schütze, korrekt im täglichen Dienst. 6 Jahre später war aus dem Polizeimeister ein Kommissar geworden. Er hatte Zusatzkurse zum Funker belegt und auch die ungewöhnlich gut abgeschlossen. Das entnahm man seinen Akten in einem Disziplinarverfahren, welches eröffnet wurde, weil 2 Beschwerden über ihn aus der Bevölkerung und eine von Kollegen vorlagen, die sein Auftreten als überhart einstuften. Jo Brüggemann war angeeckt. Es hieß, er solle erst mal wieder zur Ruhe kommen, wofür er nach dem Verfahren in ein Gefilde versetzt wurde, das die Ruhe selbst war, auch wenn viel gesprochen wurde. Der Polizeifunk. Härter konnte die Strafe nicht sein. Härter war nur, dass die Strafe seit 4 Jahren anhielt. Etwas Besseres als einen frühen Spaziergang konnte man hier nicht erleben. Stumpf stand die Sonne auf den Stolpauer Wiesen, versilberte die Nässe. Jo Brüggemann ging nicht auf dem Deich entlang, er ging freundwärts ins Binnenland. Seine Hände lagen auf dem Fernglas, das vor seiner Brust hing. 3 Jahre war es her, dass sein Vater das muffige Zimmer verlassen und es sich in den Kopf gesetzt hatte, einen Vogelatlas zu erstellen. 3 Jahre sammeln, trennen, kombinieren. Hans mit Digitalkamera, vor allem aber mit dem Minidisc-Gerät, Vogelstimmen aufzeichnend und seine Imitation davon. Jo hatte ihn auch noch mit dem ganzen Zeug ausgestattet, ihn logistisch unterstützt. Und Hans Brüggemann hatte seine Lethargie abgeworfen und Kontakt mit dem Naturschutzbund aufgenommen, der sich an dem Vogelatlas überaus interessiert zeigte. Hans begann wieder, fremde Menschen Idioten zu nennen und zu sagen, am Ende verkaufe ich sowieso meistbietend. Seitdem also ging sein Vater nicht mehr spazieren, sondern auf Tour. Jo verstand das nur zu gut. Auch er hasste Hobbys, solange sie bloß Beschäftigung blieben. Fast 2 Stunden war er gegangen, bis er schnellen Schrittes auf der Stichstraße zurück ins Dorf kam, auf den Sandweg vor den Deichgehöften einbog. Der alte Levin winkte aus dem Garten vor dem Deichkrug. Das muss jetzt mal ein Ende haben, Jo. Dein Vater... Was ist denn? Was ist denn? Immer taucht Hans irgendwo zwischen den Feldern auf, streicht ein paar Äste zur Seite und steht plötzlich an der Straße. Steht im Weg, das ist. Ach was, so ein Quatsch. Die Leute haben Angst, dass der nie damit aufhört. Wer fühlt sich denn belästigt? Ich krieg auch eine Meise davon. Du, dein Herr Vater, ist hier 20 Jahre rumgelaufen mit seinem Bleistiftstummel im Hemd. Jo winkte ab. Ohne ein weiteres Wort verließ er den Garten. Ihm war das Blut in den Kopf geschossen. Er wusste, dass einige seinem Vater seit Jahren auswichen. Deshalb hatte der ja so lange in der Stube gehockt und Löcher in den Deich geglotzt. Es war Sonntag, das Werk vollendet. Martha Levin ließ sich auf einem Stuhl nieder, strich mit beiden Händen über die Kirschbaumplatte. Schön, die rötliche Maserung. Sie sah zu ihrem Sohn Jens auf. 17 war sie gewesen, da lag Stolpau plötzlich im Schutzstreifen der Sperrzone und der Deichkrug wurde auf Anweisung geschlossen. Mehr als 1 Jahr sollen die Großeltern vergehen haben lassen, bis sie den Ausschank rausrissen. Nicht aus Protest, aus Trauer. Nach der Wende hatte Martha den Deichkrug wieder eröffnet. Eine neue Zeit. Ich habe gerade an die Zeit gedacht, wo die Kneipe verboten war. Ach Jens, gerade heute. Das ist ja nun lange her. Gab's da nicht die Vorschrift, dass Versammlungen mit mehr als 3 Personen generell untersagt waren? Gab's auch mal. Hier gab's alles schon mal. Ludwig legte eine Hand auf die Hand seiner Frau. Sie lächelten sich an wie Sieger. Irgendwo in der neuen Helligkeit lag noch der Lieferschein. Die Tische und Stühle waren erst am Vortag eingetroffen. Für Jens Levin der krönende, aber unbedingte Abschluss des Umbaus. Wenn er die Hände zur Faust ballte, spürte er, wie spröde seine Haut geworden war. Leichte Ringe unter den Augen, Die Arbeit der letzten Wochen, schwere körperliche Arbeit für einen wie ihn. Nachdem Jens vor 4 Jahren in Göttingen den Redakteursposten bekam, hatte er jeden noch so absurden Außentermin angenommen, um nur nicht im Büro sitzen zu müssen. Aber diese Verunsicherung hatte sich zuletzt spürbar gelegt. Er sei lockerer geworden, hieß es unter den Kollegen, geradezu aufgeblüht. Nur am Tag des Abschieds vor 2,5 Monaten, als es Kaffee und Torte gab und er vor die Belegschaft getreten war, hatten sie alle den alten Jens Levin erlebt. Ein von der eigenen Entscheidung gepeinigter Mann, dem sie nacheinander auf die Schulter klopften. Respekt sollten sie ihm. Der Chef vom Dienst fand es sogar höchst lobenswert, dass Jens eine Familientradition weiterführen will. Er hatte nur dagestanden und weder Lob noch Dank oder auch nur Glückwünsche annehmen können. Was ist das hier draußen? Die Tür des Deichkrugs ging auf. Jemand kam mit viel zu schnellen Schritten herein. Es war Hans Brüggemann. Wir haben gestern erst neue Tische bekommen. Jens' Frau Anne kam gerade die Treppe herunter. Und deshalb bauen Sie die alten einfach auf meinem Grundstück auf? Ach, nun seien Sie doch nicht so. Machen Sie doch mal eine Ausnahme. Herr Brüggemann, kommen Sie. Nur zur Eröffnung. Ist heute sowieso viel zu kalt zum draußen sitzen. Immer schön, wenn ein Mensch alles weiß und auch für alle sprechen kann. Hans, du machst doch da seit 15 Jahren nichts mehr. Außer, dass du ab und zu mal mähst. Es soll ja schönes Wetter geben heute. Da müsst ihr mir die Wiese abkaufen. So geht das nicht. Bis morgen früh um 10 hat alles wieder aus meinem Garten zu verschwinden. Gott, was für ein Pisser. Jens, nun lass doch. Er ist ein Unmensch. Er hat eben seine Prinzipien. Du hast recht, Mutter. Die hat er immer gehabt. Ich guck mal nach dem Spanferkel. Es war wirklich zu kalt hier. Man konnte nicht im Freien sitzen. Er sah durch die Verglasung nach innen. Martha und Ludwig nahmen die Gäste in Empfang. Martha suchte Jens, sie wirkte unruhig. Sie erwartete, dass der Sohn neben ihr stand, sich die Namen sagen ließ und die Leute begrüßte. Martha setzte auf ihn. Den Ehemann zu ihrer Rechten hingegen nahm sie nicht mal mehr wahr, so selbstverständlich war dessen Unterstützung. Ob Ludwig nun stand, saß oder schlief, er tat alles einfach immer an ihrer Seite. Er lebte von der Nähe zu Martha. Rechts von Jens auf dem Deich vor der Gartenpforte wuchs bereits eine Raupe von Autos, von der er sich wünschte, dass sie sich später bis hinunter zur Kirche ziehen möge. Man müsste eine Veranda bauen, eine Überdachung. Nur um dem alten Brüggemann was vor die Nase zu setzen. Eine solche Gartenfläche besaß hier sonst niemand. Die anderen Grundstücke waren bloß Handtücher, schmale Streifen von 10 Meter Breite. Nur schade, dass es Nordwesten war, kaum direkte Sonne. Gestern erst hatte Jens gesehen, dass das Gras dort, wo das Haus der Familie Wulff gestanden hatte, etwas heller war. Man erkannte den Abdruck des verschwundenen Fundaments. Niemand sprach darüber, dass die Wiese eigentlich den Wulffs gehörte. Nach der Wende hätten sie das Grundstück zurückfordern können, aber kein einziger Wulff war jemals wieder in Stolpau aufgetaucht. Sie waren zwangsausgesiedelt worden, lange vor Jens' Geburt. Sprach auch niemand darüber, warum die Wulffs Mitte der 60er ins Binnenland ziehen mussten und ihr Haus abgerissen worden war. Westverwandtschaft ging das Gerücht. Erhöhte Fluchtgefahr. Und Jos Vater führte sich immer noch auf, als sei er der Nabel der Welt. Ist noch wegen dem Alten? Nun komm mal, wir fangen gleich an. Grau in Grau. Der Himmel kam mir vor wie ein Turm ohne Fenster. Anne ging ins Binnenland, gen Osten. Aus dem Straßengraben drang der Geruch von feuchtem Rost. Es regnete gar nicht, aber jetzt, nach wenigen 100 Metern, konnte sie die Feuchtigkeit schon händeweise von ihrer Wolljacke streichen. Sie dachte an die Gespräche, die sie im Frühsommer mit Jens in Göttingen geführt hatte, bevor sie gemeinsam die Entscheidung trafen, nach Stolpau zu ziehen. Sie hatte ihn angespornt, ja, gereizt, indem sie immer wieder betonte, wie dringend seine Eltern Hilfe brauchten. Und sie hatte darauf bestanden, dass es auch ihr Traum sei, dieses Lebensprojekt Marthas weiterzuführen. Aber war sie nicht schon zu oft überzeugt gewesen, das gefunden zu haben, was sie wirklich interessierte? Etwas entfernt sah sie jemanden. Sobald er Anne wahrnahm, drehte er sich seitwärts einem Gebüsch zu und hob etwas vor die Augen, offenbar ein Fernglas. Sicher rechnete er damit, dass Anne weitergehen würde. Tag. Tag. Schön hier draußen, nicht? Wonach halten Sie denn Ausschau? Spuren. Oh, ein Kommissar. Nein. Wohnen Sie auch hier im Dorf? Wir sind nämlich neu. Ja, Sie sind neu. Ach, Sie waren aber nicht bei der Eröffnung, oder? Nein. Besuchen Sie uns doch mal. Ich habe abends Aufsicht. Nachts arbeite ich auch. Ach so. Na dann. Wohnen Sie denn in Stolpau? Nein, in Hamburg. Ach, und was machen Sie denn hier? Ich arbeite für meinen Vater. Und der wohnt in Stolpau? Ja. Sie sind Frau Lewin. Ich meine, Sie sind doch verheiratet. Seit 2 Jahren? Ich heiße Jo Brüggemann. Angenehm. Sie haben jetzt den Deichkrug übernommen. Genau. Ich wollte Ihnen den nächsten Vorschlag machen. Jo hob ohne weiteres Zögern an, seine Lebenssituation zu erklären. Hamburg, der Polizeifunk, seit 12 Jahren die Autofahrten nach Stolpau der kranke Großvater. Er hielt sich in allem knapp, nirgendwo war auch nur der Hauch einer Haltung zu dem, was er erzählte, herauszuhören. Auch nicht das leiseste Jammern lag in Brüggemanns Stimme, als er sagte, er könne sich diese Fahrten hieraus innerlich nicht mehr leisten. Und nun kam er zu seinem Vorschlag. A. Ich will eine Pflegehilfe besorgen. B. Ich habe nicht genug Geld dafür. C. Mein Großvater braucht jeden Tag Betreuung. Also, wer immer das macht, muss hier bei uns wohnen. Verstehen Sie? Nur halb. D. Könnte ich auch eine Pflegehilfe besorgen, die außerdem noch keiner kann? Ach so. Also, was halten Sie davon? Tja, ob wir schon jemanden für die Kneipe brauchen? Meine Schwiegermutter hilft ja auch noch. Aber es klingt sehr logisch und sehr nachbarschaftlich. Besprechen Sie es mit Ihrem Mann? Genau. Sowieso. Wenn ich Sie weiter begleiten soll, müssen Sie etwas aus dem Dorf erzählen. Aber Sie haben doch die Kneipe. In 3 Wochen wissen Sie sowieso alles über den Ort hier. Also gut. Ich erzähle Ihnen was, wovon die meisten alten Herren nichts wissen wollen. Woran sie nicht interessiert sind, meine ich. Stolpau hat einen berühmten Sohn hervorgebracht. Na, das sollte ich dann wirklich wissen. Piotr Jablonski, ein Fotograf. Man könnte ihn auch den einzigen Wendesieger nennen. Er hat vor der Wende Fotos gemacht, die sind heute ein kleines Vermögen wert. Anne kannte den Namen. Und sie kannte auch die Fotos. Jens hielt große Stücke auf diesen Jablonski. Integrer Mensch. Einer, der was taugte. Nicht nur künstlerisch, auch menschlich. Er wohnt in London. Taucht hier nur ganz selten auf. Sie müssen wissen, Piotr Jablonski hat man hier Mitte der 80er Jahre schon lange für verrückt erklärt. Wollte niemand was mit ihm zu tun haben, damals. Sie gingen durch feuchte Herbstluft. Jo sprach jetzt vom Eisgang, von Ordnungskräften, die darauf spekulierten, dass Piotr Jablonski in seinem unbeheizbaren Holzschuppen zugrunde ging. Einfach abnibbelte. Über ein Jahrzehnt lang sei ihm nahegelegt worden, er möge von sich aus verschwinden. Oder selbst Hand anlegen. Also in den Zaun laufen. Piotr Jablonski aber wollte leben, nicht im Westen, nicht in der Großstadt, sondern hier. Er hat ihnen den Gefallen nicht getan. Er hat ein paar Hühner. Und von den Eiern hat er sich ernährt. Milch kriegt er von der Nachbarin, Frau Kehl. Aber na, die lebt nicht mehr. Bei der hat er sich auch den Strom abgeklemmt. Und die Hose, die speckige schwarze Lederhose, hat ihm eine alte Dame aus Neuhaus genäht. Und über deren Mann gelangt er auch an sein Papier. Fotopapier. Mhm. Und immerhin hatte sein brüchiger Schuppen einen Wasseranschluss. Den hatte er dringend gebraucht fürs Entwickeln. Wissen Sie, die Antwort auf die Frage, ob Jablonski verrückt war, hat viel damit zu tun, ob man ihn für einen Fotografen hielt. Wieso denn nicht? Naja, Piotr Jablonski schliff die Linsen selbst. Er hat sich Kameras zusammengeklebt. Das war alles Müll. Ausrangierter Kram, Klorollen und Brillengläser. Die Unschärfe hat ihn erst berühmt gemacht. Ich besitze einige von seinen Fotos, aber ich werde sie auf keinen Fall jetzt schon verkaufen. Stolpau ist eine Ausnahme, was die Sperranlagen an der Westgrenze der DDR angeht. Zwar gibt es zwei Schlagbäume, die den Weg ins Dorf verstellen, auch eine weitere Panzersperre vor dem Elbdeich. Dafür fehlt aber der erste Zaun im Binnenland. Es gibt nur einen Zaun hier, der steht auf dem Deich. Und der Kolonnenweg, auch das ist unüblich, führt hier überall direkt am Zaun entlang. Ein fast 15-jähriger Junge sieht aus der Dachluke des Hauses auf den Zaun, aber kaum darüber hinweg. Einen kleinen Streifen Fluss erkennt er, dahinter die Bäume am anderen Ufer, diesig und verwaschen. Der Deich gehört den Grenzern, denkt Jens manchmal, weil der Zaun den Grenzern gehört. Er selbst hat dort nichts zu suchen und das Haus durch die große Diele und die Hintertür zu verlassen, wie seine Eltern und alle Bewohner der Nachbarhäuser auch. Im Herbst des Jahres 1984 geht Jens Lewin in den Buchladen an der Schule und kauft eine Weltraumutopie, wie es im Untertitel heißt. Ins All aufzusteigen, in die vierte Dimension vorzustoßen, das nimmt er an wie weise Ratschläge. Er ist zu Besuch in der Zone der Strugatzkis, schwebt über Lems Solaris, alles liest er durcheinander und alles ist auffällig anders. Jens lenkt seinen Blick durch die Zeit, mühelos überspringt er große Spannen. Und wo ihm die Dinge neu sind, sind sie auch gegenwärtig. Hat er sich in ein Buch festgebissen, schmeckt selbst das Abendbrot wie kosmischer Basalt. Die Zahnpasta heißt nur noch Zahnplasma. Das glibberige gelbe Zeug, das seine Mutter mit den Frauen trinkt, kann nur eingedickter Mondsand sein. Du Träumer, sagt Martha manchmal. Ihm fehle an dieser oder jener Stelle die nötige Stringenz, wird sein Chefredakteur fast 20 Jahre später sagen. An einem sehr kalten Tag, als er nachmittags von der Haltestelle kommt, durch den Schnee stapft, sieht er hinter der Friedhofsmauer den Assi. In Decken gehüllt hockt er da, mit einem Gerät in beiden Händen, das wie ein Gewehr aussieht. Alles, was Jens über ihn weiß, ist, dass man sich von ihm fernhalten müsse. Der Mann gehöre zu den Arbeitsscheuen. Brauchst keine Angst zu haben. Ich fotografiere nur den Hagebuttenstrauch. Jablonski reicht ihm das Gerät über die Friedhofsmauer. Er hat so etwas noch nie gesehen. Ein mit schwarzem Klebeband zusammengehaltenes Gehäuse, aus dem ein langes Rohr ragt, das auch komplett schwarz umwickelt ist. Es ist viel leichter, als es aussieht. Ich bin Piotr. Jens Lewin. Man denkt, es ist aus Eisen, was? Aber es sind nur Chlorrollen. Es ist einfach zu kalt. Der ganze Apparat ist eingefrostet. Und wo er nicht eingefrostet ist, ist er feucht. Echt leicht. Im Moment schlafe ich hier in der Kirche. Aber wenn es wärmer wird, da kannst du ja mal rüberkommen, dann zeige ich dir die anderen Apparate. Den ganzen Winter über lässt ihn dieses kurze Aufeinandertreffen nicht los. Er behält es für sich wie ein Geheimnis, um im April, nach reiflicher Überlegung, wie er findet, tatsächlich hinüberzugehen zu dem Kauz, vor dem alle warnen. An diesem ersten Nachmittag liest ihm Piotr Jablonski aus einem großen schwarzen Buch vor, das er die alte Dorfchronik nennt. Darin steht geschrieben, dass das Dorf einmal die Elbseite gewechselt hat. Ganz früher habe Stolper noch linkselbisch gelegen, westlich des Flusses. Das heutige Flussbett sei erst durch die Eindeichung entstanden. Verstehst du? Ohne den Deich wären wir gar nicht in das Experiment hier geraten. Im Juli liest Jens Lewin in einem Schaukasten in Neuhaus einen Aufruf. Zur Feier des 36. Jahrestags der DDR würden in der Kreisstadt noch kulturelle Beiträge gesucht. Er schlägt ein Puppentheaterstück vor, das er noch nicht geschrieben hat. Weißt du, was ich für die Tonnen habe? Nee. Eine Sondergenehmigung. Wieso das denn? Weil eine Tonne rollt. Wenn ich noch gelenkig genug wäre, könnte ich durch den Zaun preschen, zur Elbe runterrollen und mich darin rübertreiben lassen. Sondergenehmigung. Kannst du glauben. Ich darf die Tonnen nur benutzen, weil da Zwischenböden reingeschweißt sind. Aber es sind meine wichtigsten Stücke hier. Die eine nehme ich als Bad für einen Entwickler und die andere als Wasserbecken. Da ist der Zwischenboden tiefer eingesetzt. Die kann man ja rauskloppen. Warum nimmst du nicht einen normalen Tisch und legst eine Decke drüber? Ich brauche die Regentonne. Jens schläft nicht. Er lernt seine Rollen und spricht sie Piotr Jablonski vor, der vom Stück so begeistert ist, dass er den Hammer nimmt, den Zwischenboden eigenhändig aus einer der Tonnen schlägt und sie Jens zur Verfügung stellt. Jablonski hat lange auf einen Zuhörer gewartet, der nicht gleich Gedächtnisprotokolle verfasst. Er redet jetzt viel davon, was in den letzten Jahrzehnten im Sperrgebiet vor sich gegangen ist, was er hier so erleben musste. Ob Jens überhaupt wisse, wie viele gezwungen worden seien, den Hof von heute auf morgen zu verlassen und warum in Stolpau nur ein einziger Zaun steht. Ob er mal überschlagen habe, wie viele seiner Nachbarn Staatsgeld für Spitzeldienste kassieren. Die passen alle aufeinander auf. Was er erzählt, staut sich in Jens auf, fließt in die Hände, auf die Tasten, aufs Papier. Es ist der 7. Oktober 1985. Jens trägt sein blaues FDJ-Hemd unter der Lederjacke. Er darf heute nicht auffallen. Der Himmel färbt sich im Osten schwarz. Der alte Scherz mit den zwei Wetterarten fällt ihm ein. Entweder es regnet in Stolpau oder es fängt gleich an zu regnen. Nach der Parade wird es Kaffee und Kuchen geben. Ein kleines Podest steht bereit, auf dem zwei Chöre singen sollen. Davor eine Tribüne aus 6 langen Holzbänken. Seinen Eltern hat er nichts erzählt. Um 16 Uhr ist Jens mit seinem Puppenspiel an der Reihe. Jablonski will zuschauen kommen, ist aber nirgends zu sehen. Er stemmt die Regentonne von innen in die Luft, um sie leicht zu drehen. Für die 8 Zuschauer, die allesamt unter Schirmen auf die Darbietung warten, sieht er einen Moment lang wie jemand aus, der sich getarnt irgendwo anpirscht. Herr Minister? Genosse Kasper? Du hast mich gerufen. Aha. Mal sehen. Du musst doch was in den Akten stehen, wenn ich dich gerufen habe. Hier, ja, also ein Dorf, Genosse Kasper. Dann schieß mal los. Was ist damit? Genosse Minister, es ist wohl möglich, ein ganzer Kreis, wenn nicht sein ganzer umliegender Bezirk, die erfasst sind. Wovon erfasst? Von einer Verunglimpfung. Das Dorf liegt am Grenzfluss West. Abführen die Burschen, dingfest machen, unschädlich. Die Meldung betrifft unseren Staat als Ganzes. Was mir berichtet wird über die Schreibstuben vor Ort, Herr Minister, hat überhaupt nichts mit den herkömmlichen Spitzen gegen unsere Republik zu tun. Es geht nicht um die Mauer durch die Hauptstadt. Nicht einmal um die Grenzen an der Elbe selbst, obwohl es die Zäune ja nun wirklich in sich haben. Es ist nicht die Ausgangssperre, die das Dorf aufgeschreckt hat. Oder dass man sich nicht versammeln kann. Weder wird die Kollektivierung kritisiert, noch wehrt sich die Brigade gegen irgendeine Abgabenorm. Ist es der Deich? Es sind auch nicht die Mängel am Deich, obwohl jeder weiß, dass der Deich gemacht werden muss. Die armen Randfiguren, was haben sie alles geschluckt? Mir ist gerade so, als hätten wir dort erst gestern umsiedeln lassen. Mehr als 20 Jahre ist das her, Herr Minister. Und wenn schon? Es waren doch echte Maßnahmen. Erzähl mir keiner, die asozialen Elemente seien schon wieder nachgewachsen. Nein, ich denke, Sie sind raus aus dem Grenzgebiet, Herr Minister. Aber jetzt mal zur Sache. Was ist das in dieser Mappe hier? Wie heißt denn dein Erreger, der an der Elbe grassiert? Mal raus mit der Sprache. Ich weiß, es klingt utopisch, Genosse Minister. Es geht um die Zukunft. Die Menschen in diesem kleinen Ort an der Elbe können in die Zukunft sehen. Beim heiligen Stalin. Denkst du, du kannst dich für dumm verkaufen? Natürlich können sie in die Zukunft sehen. Jeder im Land kann in die Zukunft sehen. Jeder, der auch nur einen Funken Anstand in sich spürt, sieht die Sonne aufgehen, wenn sie des Abends verglüht. Oder zählst du vor dem Einschlafen nicht deine kommenden Taten auf? Himmel, Bursche, wir leben von der Zukunft. Denkst du, dein Ministerchen hat einen einzigen Aufruf für die Partei verfasst, der ohne Ziel und Aufbruch auskommt? Kasperle, Kasperle, stell dir einen Aufruf ohne utopischen Kern vor. Na, was hast du dann? Keine Ausrichtung hast du dann. Ein leeres Papier hast du dann. Ja, und doch, sie sehen weiter in die Zukunft, als wir es gutheißen können. Jeder so weit, wie er kann. Pardon, Genosse Minister, aber meinen Informationen nach sehen Sie dort an der Elbe weiter, als unser Staat reicht. Wie bitte? Man sagt, Sie schmeißen sich Jahreszahlen zu. Sie behaupten zu wissen, wann der Sozialismus endet. Du langweilst mich. Er mündet in den Kommunismus. Nein. Nein? Leider nein. Das ist ein starkes Stück. Wie machen Sie es? Sie reißen. Man sagt, in einer Regentonne. Es soll eine sowjetische Regentonne aufgetaucht sein. Darin tun Sie es. Darin tun Sie was? Er ist noch lange nicht fertig. Noch nicht einmal das Ende des ersten von drei Akten ist erreicht. Zwei Volkspolizisten packen ihn unter den Armen und heben ihn vollständig aus der Regentonne. Zwischen der Unterbrechung des Puppenspiels und dem Verschwinden des Puppenspielers ist keine Minute vergangen. Der Text wird eingezogen und in der Kreisstadt studiert. Jens sitzt drei Nächte im Nachbardorf Brase ein, in der Kaserne der Grenztruppen. Der Tag nach der Verhaftung beginnt damit, dass sie Jens nacheinander seine Schulhefte auf den Tisch werfen. Er solle mal Stellung nehmen zu den Zeichnungen darauf und darin. Zur gleichen Zeit werden mehrere seiner Mitschüler aufgesucht. Alle distanzieren sich von ihm. Natürlich wissen sie auch von seinen Spaziergängen, wie oft er am Schuppen von Jablonski Halt mache. Sie hauen ihm Zitate aus seinem Puppenspiel um die Ohren und wollen damit sagen, dass er froh sein könne, noch nicht volljährig zu sein. Und bevor sich Jens zum 100. Mal die Frage stellt, ob Piotr Jablonski überhaupt auf dem Fest war und zugeguckt hat, geht es weiter mit dem Sermon. War er damals eine Ausnahme gewesen? Er hatte nach diesen Verhören mit Jahren gerechnet. Aber wenn er schon nicht lange sitzen musste, dann wenigstens weit weg von seinen Eltern. Er dachte an den Hallenser Jugendknast, in dem er es kaum ausgehalten hatte. Im Nachhinein kam es ihm vor, als sei er in Halle wirklich in die Pubertät gekommen. Vorher war ihm vieles gleichgültig gewesen, aber erst dort reagierte er zynisch. Dass seine Verhörer von seinen Treffen mit Jablonski wussten, machte ihn rasend. Dass sie aber immer wieder darauf zurückkamen, dafür hatte Jens nur Verachtung übrig. Diese Verachtung galt bald den Ordnungshütern und dem Jugendhausleiter. Sie galt dem Zapfenstreich und den Fahnenappellen, der Staatsbürgerkunde und den Wehrausbildungslagern. Er zog sich zurück, wann und wo immer er konnte. Dachte an die Bücher. Raumpanik. Die Angst vor der Unendlichkeit, wenn die Kosmonauten sich eingesperrt fühlten und weitere Kapseln um ihre Kapsel herbeiwünschten, auf dass es noch etwas zu betreten gäbe. Uhr 32. Jens kroch zu seiner Frau unter die Decke. Anne war schon wieder eingeschlafen. Granitz, Brüggemann, Wiechert, Wiesenburg. Das Bier war geflossen. Sie stellten Jens Lewin keine Fragen, redeten nur untereinander. Streute er irgendeine Anekdote oder Erfahrung ein vom Journalismus aus dem Westen, aus Göttingen, wurde es ganz still. Und je öfter dies geschah, desto mehr schien sich die Stille gegen ihn zu richten. Als wäre alles, was er sagte, anmaßend oder sogar derart empörend, dass es ihnen die Sprache verschlug. Die alten Männer am Tresen ließen ihn nicht los. Wie sie alle an ihm vorbeiredeten, als hätte Hans Brüggemann sie dazu angestachelt. Als sei es immer noch nicht genug mit der Strafe. 1.44 Uhr. Ein paar Minuten döste er, wenn das der richtige Begriff für das Flimmern hinter den Augendeckeln war. Ja, Begriff. Da war er ja schon wieder mittendrin. Überall war Sprache, dachte er und wusste, dass ihm genau dieses Überall einmal geholfen hatte, damals nach der Wende und weit vor Anne, als er da saß und nichts mehr hören, lesen und sagen wollte. Die Sprache war zum Stier geworden, den er dank seines Therapeuten bei den Hörnern gepackt hatte. Satz für Satz, Wort für Wort war es ihm gelungen, den Ekel zu überwinden. Es hatte ihm gut getan, für die Zeitung fremde Menschen zu treffen, die interviewt und porträtiert werden wollten. Er musste das vor sich so deutlich formulieren, dass aus ihm ein Journalist geworden war, war ganz einfach ein Wunder. Wenn auch eines, über das er nicht reden wollte. 3.16 Uhr. Er bekam diesen sanften Übergang nicht hin, dieses Hineingleiten in den Schlaf. Das war ja nicht das erste Mal, das kannte er auch aus Göttingen. Je länger sich Körper und Geist nicht für den Schlaf entscheiden konnten, desto stärker wurde das Gefühl einer Entmündigung. Erst vor kurzem, als Anne vom Lebensprojekt gesprochen und das wie ein Fremdwort geklungen hatte, war ihm dieses Gefühl wieder bewusst geworden. Er wusste, dass Anne nicht wusste, wie sie mit ihm reden sollte, wenn er so am Fenster stand. Am besten war noch, ihn in den Arm zu nehmen und den Mund zu halten. Sowas, dachte sie jetzt bestimmt. Er war vollkommen kraftlos. Hast du überhaupt geschlafen? Er nickte. Es gab eine Zeit, da hatte Anne einen Spruch parat gehabt, der die Verkrampfung löste. Jetzt verschwand sie ins Bad. Jens starrte auf Brüggemanns Erdgeschoss. Die Brüggemanns hatten es wirklich fertiggebracht, Laura, dieser jungen, bescheidenen Person, einen Bauwagen auf die Wiese zu stellen. Ein Bauwagen aus signalgelbem Holz, direkt auf der Wiese zwischen ihren Höfen. Jo hatte eine Klingel draußen an der Hauswand befestigt, damit Laura sofort zu Hilfe eilen konnte, wenn der Alte oben was wollte. Sie saß im Bauwagen auf ihrem Podestbett unterm Fensterchen. Anne auf dem einzigen Stuhl. Die beiden Frauen tranken Tee und machten die ersten Termine für den Deichkrug aus. Laura war vom ersten Moment unkompliziert gewesen. Auch jetzt gab sie sich locker, betont locker sogar. Anne könne sie überall und immer einteilen, gerne unangekündigt dazuholen. Am Montag wird ein Fotograf aus London kommen, soll ich dir von Jo ausrichten. Er wird gegen 2 Uhr in Stolpau sein und ein paar Stunden bleiben. Piotr Jablonski? Keine Ahnung, wie der heißt. Jo sagt, du hättest vielleicht Lust, ihn mal zu treffen? Ach, ist das eine Einladung? Ja, sollte. Zum Kaffee. Montag, da hast du doch eh Ruhetag. Dann sag deinem Herrn Brüggemann, dass ich sie annehme. Jo Brüggemann führte Anne am Krankenzimmer seines Großvaters vorbei, blieb vor dem nächsten Zimmer stehen und machte eine einladende Geste. Piotr müsste jeden Moment da sein. Also ich find's ja toll, dass wir jetzt jemanden im Dorf haben, der sich für Kunst interessiert. Ich gehe. Wie geht's denn Ihrem Großvater? Wie immer. Wir wollen nur hoffen, dass er mal wieder aufsteht. Warum haben Sie hier so viel Papier rumliegen? Ach, das ist nur das Vogelzeug von meinem Vater. Sie zeichnen das? Nee, mein Vater. Vögel, Vogeldetails. Mich würde interessieren, ob Sie sagen würden, diese Zeichnung, also der Kopf hier. Das ist ein Bussard. Ob der für Sie Kunst ist? Habe ich mir jetzt noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Sehen Sie, ich schon. Übrigens, Sie haben eine schöne Stimme. Glauben Sie mir, ich weiß, was ein schöner Grundton ist. Danke. Ihr liegt bei 220 Hertz. Ich mache nämlich gerade Zusatzkurse, Erkennungsdienst. Muss sich ja weiterbilden. Das heißt, wenn ich ein Verbrechen begehen will, sollte ich lieber nicht meine Stimme hinterlassen? Sollte man nie. Ich dachte, das läuft nur noch über die Gene. Es läuft über ein Gesamtprofil ihrer Person. Jo, kommst du mal rüber? Er will dich kurz sehen. Man ließ sie allein zurück. Jens hätte es lieber gehabt, wenn sie gar nicht erst rübergekommen wäre. Sie solle die Einladung ausschlagen, hatte er gestern von ihr gefordert und am Ende, tu, was du nicht lassen kannst, gesagt. Dabei wollte sie ihn doch überraschen. Jablonski später mit rübernehmen. Jo? Ja, hier ist Piotr. Gehst du mal ran? Du, ich sitz fest in Hamburg. Sorry, ein andermal. Sorry, grüß an deine, also auch an diese Frau. Ich melde mich heute Abend nochmal. Fünf Tage später stieg Jo Brüggemann beschwingt in Brno aus der Bahn. Vor dem Bahnhof fand er einen Stadtplan und darauf sogar sein Hotel eingezeichnet, in dem er 2 Übernachtungen gebucht hatte. Er prägte sich 4 Straßennamen ein, nahm seinen Rollkoffer und kreuzte das kreischende Zusammenspiel zwischen Straßenbahnen und Schienen. Irgendwo in diesen Straßen und Gassen befand sich ein Raum, in dem heute Abend Fotografien hängen würden, die er womöglich als Junge in der Hand gehalten hatte. So stellte er sich das vor. Er hatte Anne Levin imponieren wollen, zumindest ein kleines bisschen. Aber nachdem er mit verstellter Stimme auf den Anrufbeantworter gesprochen hatte, hatte sich etwas Grundlegendes geändert. Die Wirklichkeit wurde ihm immer schmerzhafter bewusst. Piotr Jablonski konnte schon deshalb nicht bei ihm auftauchen, weil sie sich seit 16 Jahren nicht gesehen und gesprochen hatten. In der Lobby griff er sich eine tschechische Zeitung. Auf seinem Zimmer blätterte er sie durch. Er fand den Termin der Vernissage bestätigt, auch die Adresse der Galerie. Als er von Seite 11 auf Seite 12 umschlug, war da ein weißes Kaninchen abgebildet. Auf dem hellen Zeitungspapier wirkte das fast ganz weiße Bild grotesk, so unscharf war es. Darunter stand der Name Piotr Jablonski, aber keine Jahreszahl. Wer druckte denn bloß sowas ab? Hallo, Piotr. Wie kommst du darauf, hier zu erscheinen? Ich war gerade in der Nähe. Unsinn. Ja, du hast recht. Also, erstmal wollte ich gratulieren zu deiner tollen Karriere. Wir haben uns ja irrsinnig lange nicht gesehen. Wo hast du denn den Jens gelassen? Oder bist du etwa allein hier? Du hast nie wieder was von ihm gehört, was? Das ist eigentlich der Grund. Ich wollte fragen, ob du bei uns in Stolpau... Weißt du, was das Einzige ist, Jo, das mich an Stolpau noch interessiert? Nein. Mich interessiert, ob Jens und du, ob ihr euch noch mal über den Weg gelaufen seid. Ich meine, ob ihr euch noch über den Weg laufen könnt. Mit einem anderen brauchst du mir nicht zu kommen. Ja, er wohnt jetzt wieder in Stolpau. So? Er wird sich auch freuen, wenn du... Ach, und deshalb hast du ihn nicht mitgebracht, was? Er muss arbeiten. Er hat den Gasthof übernommen. So. Ihr versteht euch also wieder? Ja? Weil du auf ihn zugegangen bist, vermute ich. Nun lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen, Jo. Merkst du nicht, wie mich das quält? Ja, ich bin... Hast du sein Puppenspiel eigentlich jemals gelesen? Du hast keine Ahnung, was du tust, Junge. Sag nicht Junge zu mir. Ist das alles? Ich glaub dir kein Wort. Ich hab dir schon damals kein Wort geglaubt, als sie ihn mitgenommen haben und dich nicht. Ich erwarte schon lange nicht mehr, dass Jens sich bei mir meldet. Vielleicht bin ich ihm ja zu berühmt geworden. Oder glaubt er, ich hätte ihm was getan? Glaubt er das? Dann bestell ihm schöne Grüße. Ich kann ihm ja sagen, er soll sich melden. Gar nichts wirst du sagen. Hinter ihnen lag der mildeste Novembertag seit 20 Jahren. In der blauen Stunde sah Jens Levin vom Deich abwechselnd hinab auf Fluss und Gaststätte. Oft hatte er als Kind miterlebt, wie die Dunkelheit in die Gärten einfiel, die Häuser bedeckte. Die Gänse verloren dann am Himmel ihren Ort, nur Rufe schallten noch herunter. Und er erinnerte sich jetzt, wie ihn das Kreischen der unsichtbaren Vögel hatte glauben lassen, die Bäume unten würden im Dunkel auf alte Handkarren mit ungeölten Rädern verladen und quietschend weggerollt. Er bekam es damals mit der Angst zu tun, die Bäume könnten am Morgen verschwunden bleiben. Und schließlich umhüllte das Dunkel auch seinen Körper, kehrte sich gegen das Kind. Niemand hatte je die Ausgangssperre gelockert, nur er, ausgerechnet der kleine Jens, hatte sich herausgewagt und war umstellt worden. Der schwarze Handschuh eines Grenzers auf seinem Mund. Rauf auf den quietschenden Wagen. Weg war er. Vom Dunkel verschluckt. Wird das eigentlich nicht langsam zu kalt nachts? Nö, ich kann schlafen. Der Bauwagen muss da im Frühjahr verschwinden, sagt Jens. Dann müssen die dich eh mal im Haus aufnehmen. Oder auch nicht. Da werden wir uns schon einig. Ach, wer wird sich denn hier mit wem einig, Anne? Hä? Hältst du mich für bescheuert? Ich guck mir das jetzt auch schon 2 Monate an. Haben die schon einmal miteinander geredet? Hä? Und ihr beide? Ihr habt wohl auch so gar keine Probleme, was? Wem gehört die Wiese denn eigentlich? Jens meint einer Familie Wulff. Und wenn Wolfs nicht wollen, dann allen. Siehste. Und Jo meint, sie gehört ihm. Das ist doch genau, was ich meine, Anne. Ich hocke auf der Wiese wie... Ich hab keinen Bock auf die Rolle. Ich hab keinen Bock, mir auch nur die Frage zu stellen, ob ich mich irgendwie verhalten muss. Verstehst du? Nein. Ich meine nur, wenn ich das merke, dass mich da irgendwer benutzt, um sein Ding durchzuziehen, dann bin ich weg. Dann war's das. Aber das macht doch Jo die ganze Zeit schon. Er hat mich übrigens einmal geküsst. Jo? Ja. Total unheimlich. Er hat sich so von hinten angeschlichen. Und wohin geküsst? Nein, lass mich raten. Ohr. Hier so. Am Hals. Und du hast dich erschrocken. Ja, und wie? Jedenfalls habe ich ihn gleich weggestoßen, sonst... Wär's nicht bei dem Kuss geblieben? Ehrlich gesagt hat er mich in Hamburg auch schon mal angemacht. Muss man mitleben. Schließlich brauche ich ja die Kohle. Was erzählen Sie sich denn da für interessante Geschichten, ne? Nix für verheiratete Männer. Sie schnacken ja wie zwei Schwestern, die sich seit ewig nicht gesehen haben. Wer ist denn die vom Westufer? Ja, jedenfalls wissen Sie immer noch nicht, worauf Sie sich hier eingelassen haben. So? Worauf denn? Auf HGN. Haben gar nicht. Ach so. Na, das Amt gehört doch wieder zu LG. Ja, Lügenburg. Man sagt Brücke und meint Lücke. Wissen Sie, wo Sie hier gelandet sind? In Hannovers Sibirie. Hier trinkt man kein Latte Macchiato. Jens war auf dem Deich stromaufwärts gegangen. Seitdem er sich verboten hatte zu rauchen, kiffte er regelmäßig. Er hielt es vor Anne geheim. An dich kommt man doch eh nicht ran, hatte sie ihm nachgeworfen. Er dachte an all die Nächte, in denen ihm die Zellenwände in die Knochen gewachsen waren, weil die Schmerzen der Schläge nicht verschwanden. Was würden die mit seinen Eltern machen? Wo hatte er sie da bloß reingerissen? Er spürte die eigene Ohnmacht und hoffte, kassierte neue Schläge, nur weil er gesessen oder gestanden oder gehockt oder etwas nicht gegessen hatte. Blieb nach außen standhaft und undurchsichtig. Nichts sagte er, was er nicht unterschreiben konnte. Immer und immer wieder hatte Jens seine eigene Dummheit eingestanden, um nur niemanden auszuliefern. Damals stimmte das. An ihn kam keiner ran. Er verhärtete seinen Blick. Der Deichkörper war in der engen Flusskurve mit Steinen durchsetzt. Der Deich eine Mauer, immer noch eine Mauer. Das fand er zum Lachen und guckte die Steine an, als wären sie erst letzte Nacht hier eingeschlagen worden. Nie hatte er ihre Fülle und Pracht wahrgenommen. Er überblickte die gesamte lange Deichkurve an den Elbwiesen, als er plötzlich die Augen zusammenkneifen musste. Von Süden schritt jemand auf ihn und die Höfe von Stolpau zu. Im Dunkel war erkennbar, dass die Gestalt etwas Glühendes mit sich trug. Es musste eine Stange sein. Sie leuchtete herrlich in der Nacht. Immer wieder hielt die Gestalt an und stellte den leuchtenden Stab auf den Deich, als müsste sie sich aufstützen oder etwas begutachten. Nach langen Minuten hatte ihn das Wesen erreicht. »Was machen Sie da?« »Ich bin der Landmesser und suche den Ort, in dem einige Grenzsteine unrichtig stehen, die ich einmal selbst dahingesetzt habe. Ich habe nur nachzumessen, ob sie noch am falschen Platze sind.« »Bei uns? In Stolpau?« »Stolpau? Möglich. Du musst die Steine umsetzen. Ich bin dazu nicht in der Lage.« »Was? Nur weil ich hier abends auf dem Deich sitze, oder wie?« Jens stand auf. Sternenklar wölbte sich der Himmel über ihm. Und seine Augen projizierten die Stange des Landmessers ans Firmament. Beliebig konnte er damit die Sterne verbinden. Er ließ die Deichsel des großen Wagens glühen. Vielleicht wurden ja darin die Bäume abtransportiert. Ich will nur nicht, dass du mich belügst. Fast ein jeder findet meine Stange so schön, dass er darüber seine Pflichten vergisst. Er kam ins Trudeln. Da lag er längs auf dem Bauch, lag am Rande des Deiches. Eine der weißen Linien lief von Nordwesten in seinen Kopf und kam zwischen den Beinen wieder zum Vorschein. Der Landmesser stand über ihm. Ich kann doch nicht für alle hier. Warum soll denn ich die Steine setzen? Niedergestreckt hatte sich Levin selbst. und er wusste, dass eine einzige Handbewegung des Landmessers genügen würde, um sein Rückgrat zu entfachen. Ja, ich will wieder auch. Levin, Jens Peter, wenn du die Wiese willst, muss ich auch dich zerdrücken. Ah! Jung, was ist denn mit dir los? Er sah in das Gesicht eines Stolpauers, dessen Name ihm nicht einfiel. Dann musste Jens ohnmächtig geworden sein. Denn er erwachte erst wieder vom Fahrtwind. Wie ein Käfer lag er in einem zweirädrigen Karren, den sein Retter hinter einem Fahrrad ins Dorf zog. Mit halboffenen Augen sah er seinem Antrieb zu, dem sehr weit vor ihm in der Luft stehenden Körper eines Mannes, der sich auf und ab bewegte. Zum Lachen langsam ging es Richtung Stolpau. Jens starrte die geschlossene Zimmertür an. Er schwitzte. Schwitzen sollte doch gut sein. Er tastete nach dem Wasserglas auf dem Nachttisch. Sein Hals schmerzte bei jedem Schluck. Es ging auf das Fest zu. Durchs Fenster sah er, wie sich das Licht des Tannenbaums, der weit abseits am Deich aufgebaut und nicht zu sehen war, als diffuser Gelbschleier ins Dunkel wob. Die verborgene Weihnachtszeit, die Ahnung eines Baumes, das kannte er. Schräg oben auf dem Dach hatte einer gestanden, pünktlich zum ersten Advent. Man sah ihn nur beim Hofgang. Und nachdem einer der Häftlinge die Kerze genommen und sich das Wachs über die Hände gegossen hatte, nicht um zu schreien, nur um tief einzuatmen, bekamen sie alle keine Kerze mehr. Der Blick an die Decke, die Drehung nach rechts, der Blick an die Wand. Hallo Jens, die Berührung, das Abtasten der Wand, das Streicheln mit den Fingerknöcheln mit der flachen Hand. Der Blickkontakt, meistens zu Fritzi, auch zu Dagmar John oder Saskia. Alle Mädchen aus seiner alten Klasse, der Kuss, die Zunge an der Wand, in der Wand. Und Weihnachtslieder auf dem Flur, jeden Morgen eines, wie man sich an Tradition festhielt, nur weil sie da war. Herrlich der Regen vor dem Fenster. Die zitternden Hände, wenn Martha ein Päckchen geschickt hatte, das mit goldenem Band umwickelt war. Die Angst. Eine Miniaturausgabe seiner selbst könnte darin eingesperrt sein. An der Tankstelle hatte Anne den Wagen abgestellt, war in das Auto von Jo Brüggemann gewechselt. Der lenkte das Auto durch ein 5 Uhr Halbdunkel, in dem es stürmisch zuging. Eine Gruppe Spatzen war dem Wind ausgeliefert. Sie wurde von den Böen hin und her geworfen, sodass sich dreidimensionale Muster bildeten. Netze, dachte Anne. Schwarze Spatzensturmnetze. Anne dachte wieder daran, dass sie Jens angelogen hatte. Immerhin, dass sie mal raus musste, das stimmte. Aber dann hatte sie ihm erzählt, sie wolle Sandra besuchen und die sogar auf einen möglichen Anruf von ihm vorbereitet. Schon, dass sie zum Tee bei Brüggemann gewesen war neulich, hatte Jens als Vertrauensbruch empfunden. Durch die Ortschaften zog sich Feierabendverkehr. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott, ein Spruch seiner Mutter. Was denn tun, außer Wasser trinken? Das Fieber kam trotzdem. Es war ja strafendes Fieber. Man könnte auch mal schlafen. Seine Frau war ungerecht. Es war doch nicht so, dass er ihr nicht auseinandersetzen wollte, was in ihm vorging, aber er war noch nicht so weit. Der erste Schritt musste doch sein, das Klima unten in der Kneipe zu verändern, die Leute zum Reden zu bringen. Die Fragen waren ja gestellt, es gab wirklich genug davon. Er hatte sie mitgebracht, erinnert oder vorgefunden. Man sah ihn an, als habe man nie in der DDR gelebt. Stumpfsinnige Blicke, Schweigen. Dabei waren das nur Annäherungen, Vorstufen, Fußnoten im Vergleich zu dem, was er erlebt hatte. Das mussten sie doch zumindest ahnen. Ja, vielleicht ahnten sie, dass er selbst Akten hatte, 5 fette Ordner. die seit Mitte der 90er oben auf dem Dachboden lagen. So dumm wie die Menschen glotzten, konnten sie nicht sein. Aber wer verordnete ihnen Zurückhaltung? Jens kam es mittlerweile vor, als steckten sie alle unter einer Decke. Das rote Stolpbau, in dem ein Zaun ausgereicht hatte. Immer an der Spitze Hans Brüggemann, den er einfach nicht aus dem Kopf bekam, der allen Ernstes in dieser Kneipe die Freiheit der Sperrzone abgefeiert hatte. Ja, damals, wir haben doch nicht mal das Haus abschließen müssen, hieß es, konnte ja keiner kommen, nie störte jemand und drang ein. Also war das des Lebens Sinn und Qualität gewesen, dass man sich seiner sicher gefühlt hatte hier draußen? Was wollt ihr denn, hieß es? Die Fopos haben doch auf euch alle aufgepasst, auf eure Häuser und Höfe, auf eure Katzen und Kühe. Und das Fieber nahm zu. Er konnte das nicht nachdenken, ohne heiß zu laufen. Sie bogen auf die Reeperbahn ein. Dann kam aus einem Laden Musik. Das Lehnitz bestand fast nur aus einem großen Hufeisentresen, der mit blanken Aluminiumplatten vernietet war. Jo erwischte die Kellnerin. Er bestellte Bier für Anne, sich selber eine Cola. Schon im Kino hatte er keinen Alkohol getrunken. Unterhalten konnte man sich hier kaum. Nur langsam drehte sich Anne Jo zu. Zwei Songs dauerte es, bis sie einander ansahen, aneinander herab. Sie stellte ihr Bier ab und legte Jo die Hände auf die Schultern. Er umfasste ihre Hüfte, zog sie zu sich heran, aber anscheinend nur, um ihr nicht in die Augen blicken zu müssen. Anne legte eine Hand an Jos Hals. Als er sich die Haare hinters Ohr klemmte und sie ansah, bekam der Moment etwas furchtbar Vertrautes. Sein Blick war anders geworden, unschärfer, wärmer. Jedenfalls war sie es, die die Augen zuerst senkte. Und dann war es wieder Jo Brüggemann, der rätselhafte kleine Mann aus Stolpau, mit dem sie tanzte, der nicht irgendeinen Stuss daherredete, der Vögel beobachtete, weil sein Vater das auch tat, der einen Parka trug und als Polizeifunker arbeitete, über dessen Leben es nichts zu erzählen gab, der Laura geküsst hatte, dessen Aftershave gut roch, der ihren Ehemann um den Verstand brachte. Beim Aufstehen, beim Aufsetzen der Füße wurden auch die Schmerzen beweglich, wanderten in seinem Kopf hin und her. Er ging durch das Arbeitszimmer ins Durchgangszimmer, sah dort in einer Ecke seinen alten Koffer stehen. Er ging hin, öffnete ihn. Ganz obenauf lag das Kasperle. Jens Names sah hinab auf seine eigene fantastische Bibliothek. Sie hatten ihm seine Bücher auf einem Rollwagen ausgehändigt, bevor er im Dezember 89 als einer der Letzten aus dem Tor trat. Genau in jenem Gebäudekomplex in Berlin, dem auf den Stadtplänen ein grauer Fleck entsprach. Auch ein Sperrgebiet. Er hatte das alles kurz darauf hier abgestellt. Der Zaun war schon größtenteils verschwunden. Dünn, fahl wie die Asche seiner Zigaretten, mit denen er verwachsen zu sein schien, stand er auf dem Deich und bohrte die Fußspitzen in die Löcher der Kolonnenwegplatten. So hatte es Martha erzählt. Einen Fernseher hatten sie ihm gekauft und lauter neue Klamotten, die gewaschen, gebügelt und gefaltet auf den Fensterbrettern lagen. Nur den Fischgrätenmantel hatte er angezogen. Er stand da draußen in der Kälte und rauchte. Wenn Martha ihm zu nahe kam, wenn sie zu viel redete, legte er den Finger auf die Lippen. Dabei versuchte sie nur, die Rauchblasen zu deuten, die er ausstieß, Denkblasen, Sprechblasen draus zu machen. Im Dezember 1989 wollte er auch Piotr Jablonski besuchen, aber der Schuppen schien verwaist. Am 30., als Jablonski bei Lewins klingelte, war Jens schon in den Westen aufgebrochen. Nicht einmal bis zum neuen Jahr hatte er es in Stolpau ausgehalten. Und danach war er 5 Jahre nicht in Stolpau gewesen, hatte sich nur von Martha und Ludwig besuchen lassen. Jens konnte die Finger kaum krümmen vor Schwäche. In diesen Stunden war zum ersten Mal das Gefühl ganz stark, dass er mit dem Umzug sein eigenes Urteil gefällt hatte. Ein Verderben von Beginn an, und er war lachend hineingelaufen. Er hatte seine Kräfte überschätzt. Oder er war nie bereit gewesen für den Neuanfang. 10 Wochen lag die Eröffnung jetzt zurück. Das war ja keine Zeit. Jens hob die Puppe vors Gesicht. Wir wissen, was Scham ist. Was, Kasperle? Kasperle nickte. Sonst weiß es ja keiner hier. Kasperle versuchte, die Schultern hochzuziehen, aber die Gedanken lasteten schwer auf ihnen. Es tat weh, auch Jablonski zu verlieren. Was war hier in den 3 Jahren vor der Wende passiert? Was hatte Jo dem bloß erzählt? Wieso war deren Kontakt denn nicht sofort abgebrochen? Jablonski war doch sein Freund gewesen. Sein Mentor. Jo hatte sich ihnen doch nur aufgedrängt. Sie kamen um 3 Uhr aus dem Lehnitz. Noch als sie ins Auto stiegen, dröhnte es in Annes Ohren. Innerhalb von wenigen Minuten lag die Stadt hinter ihnen. Nur Hamburgs Rauch hing noch in den Klamotten. Auf der Autobahn kam es ihr vor, als führe Jo doppelt so schnell wie auf der Hinfahrt. Sie tat so, als würde sie schlafen. Auf der Landstraße starrte Anne auf den weißen Strich am Rand der Fahrbahn. In einer Kurve beugte sie den Oberkörper nach links und legte den Kopf auf seine Schulter. Da lag er nun. Die Kurve ging vorüber und sie ließ ihn einfach liegen. Jo streichelte sie. Du hast schöne Haare. Sie schob ihm eine Hand zwischen Pullover und Hemd bis hinauf zum Schlüsselbein. So fuhren sie durch Geesthacht. Kein Wort fiel. In Lauenburg war Annes Hand gewandert. Sie streichelte Jos Nacken. Ihr Daumen strich langsam unter seinem Ohr entlang. Komm, ich weiß was. Jo streckte seinen Arm nach hinten aus. Nebeneinander konnten sie nicht gehen. Rechts war der Graben, links das matschige Feld. Jo hielt jetzt übers Stoppelfeld aufs verdunkelte Dorf zu. Kein Hundebellen, nur Wind. Auf dem Feld stand die Stromversorgung des Ortes, ein kleiner Backsteinturm. Jo fingerte einen Schlüssel aus der Tasche. Die Tür befand sich auf der dem Dorf abgewandten Seite. Er erklärte nicht, was er da tat, tippte nur auf das gelbe Schild. Lebensgefahr. Mit einem Feuerzeug zündete er eine Kerze an und stellte sie auf etwas, das Anne für den Stromverteiler hielt. In der Mitte des Turms, dessen Grundfläche keine 2x2 Meter maß, stand ein alter Bauernsessel, in den sich Jo rücklings fallen ließ. Jetzt fröstelte ihn wieder. Er dachte an Anne und wie sie ihn durchs Leben begleitete. Wie sensibel sie damals aufgenommen hatte, dass er über 2 Jahre im Knast gewesen war. Anne war immer für ihn da gewesen und hatte ihm doch genug Raum gelassen, für sich zu sein. Und dieses Gleichgewicht hatte sie jetzt über 4 Jahre aufrechterhalten. Es gehörte dazu, dass sie rücksichtsvoll und edel war, und es gehörte dazu, dass er nicht über alles sprach. Das war der Status quo. War nicht mittlerweile zu viel Zeit vergangen, um noch Einzelheiten preiszugeben? Anne würde beginnen zu relativieren, wo es nichts abzuwägen gab. Er hatte Angst, dass sie ihm seine größte Dummheit nicht verzeihen könnte. Er hatte Angst, dass sie nicht verstand. Was würde sie dann tun? Am meisten Angst hatte er davor, dass sie davonlief. Jens nahm die Puppe mit unter die Bettdecke. Ich wollte nicht, dass das passiert hier. Anne enttäuscht. Anne stumm. Ich dachte nur, du warst bestimmt noch nie hier drin. Anne stieß sich von ihm ab. Sie wusste nicht, was das sollte. Was ist denn? Das ist der Turm, Anne. Das weißt du doch. Sag mir bitte, dass du das weißt, Anne. Er zog sich die Hose hoch. Sie hatte das Feuerzeug auf dem Boden ertastet, hielt ihm die Flamme vors Gesicht. Sag mal, Jo, warum saß mein Mann eigentlich im Knast? Hast du gehört? Das Feuerzeug wurde zu heiß. Anne konnte es nicht länger halten. Alles, was sie im Dunkeln hatte, waren die Geräusche. Er hob wohl sein Becken im Sessel, machte sich die Hose zu, schien sich auf dem Rücken zu winden, zappelnd wie ein Fisch. stieß sich doch nach vorne ab, kam auf die Beine, packte seine Schuhe, rannte Anne fast um, wand sich unter ihrem Arm hindurch ins Freie. Vom Straßenlicht erfasst lief Jo Brüggemann auf Socken übers Feld, weg vom Dorf in die Nacht. Dreiviertel sieben in der Früh. Zwei verschlafene Jungs pendeln ihre Ledertaschen aus bis hinunter zum Weg ohne Blickkontakt. Eine Wiese zwischen sich, die Kühe. Sie gehen der Morgensonne entgegen und es ist, als folgten sie zwei Parallelen, die sich niemals schneiden, als wohnten sie eben einfach nebeneinander. Und so ist es ja auch. Der Dunkle trägt eine Armbanduhr, die er gerne herzeigt. Er weiß nicht nur, dass die Grenzanlagen gefährlich sind, das hat ihm sein Vater schon früh eingeschärft, sondern auch warum. Schließlich ist er in der Gesellschaft für Sport und Technik und zudem Klassenbester in Physik. Der Blonde schreibt gern, macht aber nicht mehr mit bei der Wandzeitung, nachdem es einem anderen Schüler verboten wurde. Seitdem der Blonde die Puppen hat tanzen lassen und dafür aus der Regentonne gehoben wurde, seit seinen Monaten im Jugendgefängnis, ist der Respekt vor ihm beachtlich. Steht in jedes Gesicht geschrieben. Er spürt die Blicke seiner Mitschüler. Er ist einer, der sich was traut. Gerade hat er zu Hause das Buch von Sigmund Jähn am Wickel, Erlebnis Weltraum. Da gibt es eine tolle Abbildung aus der Simulationszeit, der große Kosmonaut in einer Rettungsweste auf dem Fluss, in der Hand einen Stab, dem orangenes Leuchtgas entströmt. Er zeigt an, hier bin ich, hier sind wir. So sind sie seit dem Sandkasten, der Dunkle und der Blonde. Einer fummelt an Dingen rum, denen Zahlen entsprechen, der andere macht Worte, manchmal ein paar zu viele. Jens fragt sich, ob daraus je ein Miteinander geworden wäre, wenn man ihn nicht in den Jugendknast gesteckt hätte. Der Dunkle scheint ganz fasziniert davon zu sein, wieder und wieder will er die Geschichte in allen Details erzählt bekommen. Zwei öde Monate, was gibt's dazu zu sagen? Jo bleibt hartnäckig. Fragt andauernd nach. Und den alten Fotografen Jablonski am Ende des Dorfes kennenlernen, das will er jetzt auch. Jo macht dafür einen besonderen Schritt. Er öffnet seine Dachkammer. Hier hat er sonst allein gesessen und an seinen Radios geschraubt. Jetzt hängen sie nachmittags manchmal gemeinsam ab. Rauchen. An einem der ersten heißen Sommernachmittage schaut Jo Brüggemann aus seinem Dachfenster. Rechts, 300 Meter entfernt, die Gasse. So heißt das Tor im Zaun, durch das frühmorgens die zwei immer gleichen Stolpauer Bauern, einer davon Brüggemanns Vater, ein paar Kühe ins Deichvorland treiben, um sie abends eben dort wieder in Empfang zu nehmen. Grasen können die Kühe nur im nordwestlichen Teil des Dorfes, und auch da gibt es nur einen schmalen Streifen Grün vor der Elbe. Viel näher dran an Brüggemanns Haus steht die Sprechsäule. Jo fragt, ob Jens die kenne. Da verlaufe das Grenzmeldenetz über Kabel und ob er sie schon mal habe telefonieren sehen, die Grenzer. Aber darum geht es gar nicht. Sondern um den einmaligen Vorteil. Die Nähe zu den Höfen, siehst du das eigentlich? Das sind doch keine 15 Meter bis zu Hinrichs. Was soll das mit dem Grenzmeldenetz? Jo, wird das eine Fluchtgeschichte? Vielleicht ist das ein einmaliger Fall an der Elbe oder sogar an der ganzen Westgrenze. Hier an dieser Stelle können wir uns nachts im Schutz von Hinrichs Dach vorpirschen und ran an die Sprechsäule. Na, theoretisch jedenfalls. Es muss natürlich schnell gehen. Vom Turm kann man uns nicht sehen. Muss man vorbereiten. Buddeln, freilegen, abklemmen, sich ranklemmen. Buddeln? Du Spinner, du kannst von Glück reden, wenn du hier im Sperrgebiet einen Besenstiel auftreiben kannst. Und dann legen wir eine lange Leitung von der Sprechsäule an Hinrichs Haus vorbei, bis ins Kornfeld. Und von da? Von da wird gesendet. Wir haben mindestens 2 Minuten Zeit, wenn Sie oben an der Kurve sind. Was bist denn plötzlich so scharf auf? Jo dreht sich ruckartig vom Fenster weg, streicht sich seine schwarzen Haare in den Seitenscheitel. Todernst steht er da. Das imponiert Jens irgendwie doch. Und was willst du machen? Einfach Alarm auslösen, indem du brüllst, dass da einer flüchtet? Was wir sagen, ist doch völlig nebensächlich. Für Jens ist das gar nicht nebensächlich. Das einzig Spannende daran wäre doch, womit man den Schädel eines Grenzpostens durcheinanderbringen kann. Westliche Propaganda. Oder so Hurra, ich bin drüben Jubel. Oder Nummern kurz. Sex. Das macht sie fertig. Er findet die Idee noch immer gewagt, aber nicht mehr so schlecht, weil er für die jungen Grenzsoldaten absolut keine Sympathie hegt. Er muss an die Nächte denken, in denen der Alarm losgeht und sich das Flutlicht am Zaun in die Wohnstuben unterm Deich krallt, diese unfassbar hellen Lichtkegel der Lampen. Jens will wissen, ob er mit Jablonski über die Sache reden dürfe, und Jo hält sich die Hand hinters Ohr, als hätte er nicht richtig gehört. Du spinnst ja wohl. Totale Diskretion, verstanden? Jens nickt, schon reichlich angefixt. Jedenfalls nimmt er Jo nicht übel, dass der plötzlich so tut, als stecke man schon jahrelang unter einer Decke. Die Vorbereitungen dauern einen Monat. In diese Zeit fällt auch ein mysteriöser Einbruch in einen Beutzenburger RFT-Laden, bei dem viele Meter Kabel verschwinden. Am frühen Abend schleicht Jens mit Schlafsack, Handtuch, Zahnbürste und einem leeren Rucksack rüber. Es ist schwül. Der Weizen ist noch immer nicht abgeerntet. Mitte August 1987. Auf dem Kornfeld, keine 300 Meter Luftlinie entfernt, steht der Trafoturm. Der Turm ist das Notversteck. Sie müssen natürlich versuchen, nach Hause zu kommen. Als es endlich dunkel ist, hat Jo Brüggemann einen Stecker in der Hand. Dazu, wie Jens Lewin, eine sauschwere Rolle Kabel auf der linken Schulter und eine unter der rechten Achsel. Die Kabel sind schwarz. Auf der Wiese hinter Hinrichs Haus kann man sie fast gar nicht sehen. Der Stecker passt in die Buchse. Jo ballt die Faust. Sofort kommt eine Stimme aus ihrem Telefon. Jetzt aber weg vom Zaun hinter die Häuser rüber ins Korn. Überall können Gardinen zurückgezogen werden. Jeder Nachbar kann sie verraten. Dann ist das Kabel vollständig zu Boden gelassen und sie sind genau an dem Ort, den Jo berechnet hat. Eine kleine Vertiefung im Feld, eine Mulde. Alles muss schnell gehen jetzt. Jetzt gibt's was auf die Ohren. Genau. Die haben Grenze. Er späht über die Ähren. Noch kein Licht am Zaun. Er holt den Kassettenrekorder aus dem Rucksack hervor. Die Jungs nicken sich zu. Halten Sie Funkdisziplin. Säule 2. Melden. Säule 2. Hopse 2 hier. Bin auf Studenten gestoßen im Unterholz. Braun, sind Sie das? Ja, Braun hier. Plus eine wunderschöne Frau. Was ist denn da los? Sofort stehen bleiben, aufhören. Donnerwetter, da möchte man recht zum Fluchthelfer werden. Jens spult das Band zurück. Jo zeigt ihm den aufrechten Daumen und deutet auf seinen Hosenstall, muss wohl pinkeln. Jens ist für einen Moment abgelenkt. Ich komm nur mit rüber, wenn du... Sofort zum gefährdeten Abschnitt rüber. Am Zaun ist es auf einen Schlag taghell. Jens hat Gänsehaut. Auf den Armen, auf den Schenkeln. Er reißt das Kabel aus dem Telefon, steht im Kornfeld. Jo? Jo? Keine Antwort. Jo! Licht jetzt auch in den Häusern. 100 Meter vor ihm. Da geht's nicht zurück. Er muss runter ins Korn. Und dann krabbelt er schon. Radio und Telefon im Rucksack schlängelt er sich durch den Weizen. Der Turm taucht vor ihm auf wie eine Rakete. Ein Pfeil, der energisch ins All zeigt. Wo ist Jo, verdammt nochmal? Im Turm ist es kühler und dunkel. Jens hofft, dass Jo die Sachen deponiert hat. Er tastet links von der Tür und findet Streichhölzer und eine Kerze. Der Kerzenschein erhält zwei Bierflaschen, daneben liegt eine Packung Zigaretten. Jens trinkt, raucht, wartet. Dass er die zweite Bierflasche aufknackt, nimmt er als ein Zeichen. Jo Brüggemann ist nicht pissen gegangen, der hat sich verpisst. Der kommt nicht mehr. Jens sitzt da. Mücken zerstechen ihm die Knöchel. Er schaut hinauf in den Trafoturm. Da oben laufen die vier Dachkanten korrekt in der Mitte zusammen zum Raketenkopf. Wenn wir nicht bald abheben. Hat Jo den Stecker rausgerissen? Hat er wenigstens das getan, bevor er sich ins Bett geschlichen hat? Haben sie ihn sich schon gekrallt? Er muss raus hier. Müsste rauf auf den Turm mit haftenden Sohlen, oben am einzigen Fenster Halt gewinnen, mit dem Bolzenschneider alle vier Starkstromkabel kappen, die den Turm mit dem Land verbinden, sich reinsetzen. Die Eisentür geht zu. Jens holt die Streichhölzer raus und zündet die Rakete. Minuten später finden die Menschen keine Spuren mehr. Da ist nur der Schweif am Himmel, dem die Menschen hinterher starren. Commander Levin ist aufgestiegen. Den sieht die Erde nicht wieder. Er ist jetzt ganz ruhig. Nimm es sozialistisch. Jens, der Hubschrauber, kommt zu deiner Rettung. Mit dem Gebell der Hunde beginnt es erst richtig, sein Warten. Es sind die 2 Minuten vor der Grenze. Denn es kommt eine Grenze auf ihn zu, die er danach in endlosen Überlegungen nachstellen wird, vor der er sich sein Leben lang verantworten muss. Und da liegt schon das Problem, sein Leben lang. Sind dies nicht die Grenzsekunden vor dem einsetzenden Tod? Herbeigeführt von der ersten Hand, die ihn aus der Rakete ziehen wird, und von vielen anderen Händen, die ihr folgen? Man wird ihn für zu jung befinden, um so plötzlich zu sterben, also wird es ein langsamer, schleichender Tod sein. Oder ist es doch das Leben, das der Kabelspur folgt, ihn geortet hat und auf ihn zukommt? Endet also, so hat er es später immer gehalten, um weiterzumachen, mit der auffliegenden Tür nichts als das Abenteuer einer Jugend, ein Puppenspiel in einer Regentonne, veredelt mit einem weiteren Streich eines dummen Jungen? Egal, welche Grenze es ist, bewahr dir deinen Humor, versprich mir das, Junge. Er verspricht sich das. Denn er ist kein Staatsfeind, das werden sie einsehen. Sie werden ihm eine Entwicklung zugestehen müssen, die an dieser Grenze erst beginnt. Von hier an sehend, erwachsen, und er wird etwas finden, das er ihnen entgegenzusetzen hat. Er wird sich zu verteidigen wissen. Das denkt er. Und niemals hätte er gedacht, dass Hundebellen so laut ist und dabei immer noch anschwellen kann. Für einen Moment lässt ihn das sich überlagernde Bellen glauben, es kämen doch noch Außerirdische, ihn hier abzuholen. Keine aufgehetzte Meute, sondern ein einzelnes riesiges Monster mit unzähligen Schnauzen schwebt ihm vor, das freudig erregt nach ihm ruft. Und stellt sich Jens noch einmal die Frage, von der er nicht wissen kann, dass sie im Folgenden und immer existieren wird, ganz egal, ob er die Zeit nun das kommende Leben oder den schleichenden Tod nennt. Er fragt sich, wo zur Hölle ist Jo Brüggemann? Dann fliegt die Tür auf. Nachglühen. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Jan Böttcher. Es sprachen Erzähler Burkhard Klausner, Jo Brüggemann Samuel Weiß, Jens Levin Marc-Michael Bischoff, Anne Katja Danowski, Piotr Jablonski Winfried Glatzeder, Laura Jana Schulz. In weiteren Rollen Uwe Beermann, Ulrich Faulhaber, Rüdiger Haufe, Stefan Kaminski, Hermar Köhn, Axel König, Gudo Matiat, Michael Prelle, Heiko Raulin, Wolf-Dietrich Sprenger, Hannes Stelzer, Tarek Yusbashi. Komposition Duo Allophonics mit Heinz-Erich Gödecke, Bassposaune Große Trommel und Hans Schüttler, Theremin Live-Elektronik. Technische Realisation Rudolf Grosser und Sabine Kaufmann. Regieassistenz Roman Neumann. Hörspielbearbeitung und Regie Alice Elstner. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 2009.